Hier ist die Shit. Mach doch jetzt endlich mal Bass drauf, Alter. Was ist mit dieser Bass drauf? Is this a